Erst als Jesus seine Reden beendet hatte, verließ er Galiläa und ging in das Gebiet von Jude, das jenseits des Jordan liegt. Zweiter, viele Menschen folgten ihm dorthin, und er heilte sie an diesem Ort. Dritter, einige Pharisäer kamen zu ihm, um ihn zu prüfen, und fragten: Darf ein Mann seine Frau aus jedem beliebigen Grund verlassen? Vierter, Jesus antwortete: Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau erschaffen hat? Fünfter, und er sagte: Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, um bei seiner Frau zu sein, und die beiden werden ein Körper sein. Sechster, sie sind also nicht mehr zwei, sondern ein Körper. Was Gott zusammengefügt hat, das soll kein Mensch trennen. Siebter, sie fragten ihn: Warum hat Mose dann befohlen, einen Scheidebrief zu geben, um eine Frau zu entlassen? Achter, Jesus antwortete ihnen: Mose hat euch erlaubt, eure Frauen zu verlassen, weil eure Herzen hart waren, aber am Anfang war es nicht so. Neunter, ich sage euch aber, wer seine Frau verlässt, außer wegen Untreue, und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Zehnter, die Jünger sagten zu ihm: Wenn die Regeln für Mann und Frau so sind, dann ist es nicht gut zu heiraten. Elfter, er antwortete ihnen: Nicht jeder kann diese Lehre verstehen, sondern nur diejenigen, denen es gegeben ist. Zwölfter, denn es gibt Männer, die von Geburt an unfähig zur Ehe sind, andere wurden von Menschen dazu gemacht, und wieder andere haben sich selbst dazu entschieden, um dem Himmelreich zu dienen. Wer es verstehen kann, der soll es verstehen. 13. Danach brachten die Leute Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte und für sie betete. Aber die Jünger wiesen die Leute zurecht. 14. Jesus aber sagte: Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht auf, denn das Himmelreich gehört solchen wie ihnen. 15. Dann legte er ihnen die Hände auf und ging weiter. 16. Ein Mann kam zu Jesus und fragte: Meister, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu bekommen? 17. Jesus antwortete ihm: Warum fragst du mich nach dem Guten? Nur Gott ist gut. Wenn du aber ins ewige Leben gehen willst, dann halte die Gebote. 18. Der Mann fragte: Welche Gebote? Jesus sagte: Du sollst nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch aussagen, 19. deinen Vater und deine Mutter ehren und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 20. Der junge Mann sagte zu ihm: All das habe ich befolgt. Was fehlt mir noch? 21. Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, dann geh, verkaufe alles, was du besitzt, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir. 22. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte sehr viel Besitz. 23. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, es ist schwer für einen Reichen, in das Himmelreich zu kommen. 24. Ich sage euch noch einmal, es ist leichter für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen. 25. Als die Jünger das hörten, waren sie sehr erschrocken und fragten: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? 26. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Für Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. 27. Petrus antwortete ihm: Wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Was bekommen wir dafür? 28. Jesus sagte zu ihnen: Ich versichere euch, ihr, die ihr mir gefolgt seid, werdet in der neuen Welt, wenn der Menschensohn auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. 29. Jeder, der Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Felder wegen meines Namens verlassen hat, wird viel mehr zurückbekommen und ewiges Leben erben. 30. Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein.